Aber in Simmering hat es auch sehr viele Straßenkämpfe gegeben. Da hat sich zum Beispiel der Högerhof mit Franz Kleinhof liiert, zusammengeschlossen. Und wir sind dann gemeinsam gegen Hosenleiten vorgegangen. Und zwar waren die Kämpfe am Kanal oben, bei der Brücke. Da ist hart und hart zugegangen. Meistens haben wir verloren. Weil die Baracken waren stärkere, größere. Die waren richtige Stravanzer. Wie alt war es? Wie alt? Naja, kaum. Volksschule bis erste Hauptschule, zweite, sowas. Das war Bandel waren das. Ja, ich habe etliche Namen, weiß ich noch. Wir haben ja auch gehabt, nicht mehr. Die Hansa heißen, das waren lauter Grunden. Na, da hat es. Aber es ist so, das war eigentlich komisch. Irgendwie hat sich das so ergeben, dass sie sich zusammengeschlossen haben. Und das ganze Gebäude. Der ganze Gebäude da ist ein Gruppen gewesen. Ja, ja, das war. Der hat gesagt, die haben mir gekartet. Was, die haben die gekartet?